Also hier ist der ehemalige Küchentrakt. Hier war die Küche riesengroß bis hinten. Dann wurden hier so Wände eingezogen. Und nebenan, wo wir eben drin waren, waren die Speiseräume. Soldatenspeiseraum, Offiziersspeiseraum und dann die anderen Speiseräume für die, ja, die 10 Jahre gemacht haben, Zeitsoldaten sozusagen. Genau. Und das ist der Trakt, in dem Sie dann auch selber gearbeitet haben? Richtig. Das war mal mein Wirkungsbereich, ja. Und was haben Sie da genau gemacht? Ich war Zivilbeschäftigte in der Küche, also als, ja, Beiköchin, sagt man, oder Köchin, ja. Und das heißt, Sie haben mitgekocht und Sie, also genau. Da waren Sie ein Mädchen? Da war ich noch relativ jung, ja. Da war ich, ja, 18? 18, 19, so in dem Alter, genau. Und was ist die, wir gehen einfach weiter. Was ist dann, wie lang ist die Kaserne, wahrscheinlich bis 90 benutzt worden? Bis 90 ist die benutzt worden, dann stand sie jahrelang leer. Na, ich sag mal, bis 91 waren hier noch so die Grenztruppen drin, wenn ich das jetzt noch so recht in Erinnerung habe. Also ich sag mal Anfang 91, dann stand es jahrelang leer. Dann war es kurzzeitig Asylbewerberheim. Als die Asylbewerber dann auszogen, war es wieder eine Zeit, wo sich niemand für gefunden hat. Und dann war der Vorbesitzer, der wollte hier auch so ein, ja, irgendwas mit Pferden, so eine Art Pferdehof einrichten, hat dann aber irgendwann aufgegeben. Und vor 4 Jahren, also 2004, genau 2004, wir haben jetzt 2008, hat dann unser Chef, gebürtig in Bayern und seine Familie wohnt und lebt da auch, dieses Haus ersteigert im Internet oder übers Internet, wenn ich das noch so recht in Erinnerung habe, und hat dann diese Pension daraus gemacht.